Kapitel 7 – Solides Geld und individuelle Freiheit. Zitat: Die Staaten glauben, dass wenn sie zwischen einer unbeliebten Steuer und einem überaus beliebten staatlichen Budget wählen müssen, es einen Ausweg für sie gibt, den der Inflation. Das veranschaulicht das Problem, sich vom Goldstandard zu lösen. Zitat Ende. Ludwig von Mises. In einem gesunden monetären System musste der Staat auf eine Art und Weise handeln, die für alle Generationen des 20. Jahrhunderts, die häufig die Nachrichten sehen, unvorstellbar ist. Er musste fiskalisch verantwortlich handeln. Wenn es keine Zentralbank gäbe, die in der Lage wäre, die Geldmenge zur Tilgung der Staatsschulden zu erhöhen, dann müssten die öffentlichen Haushalte die regulären Regeln der finanziellen Verantwortung einhalten, die für jedes gesunde und normale Unternehmen gelten. Der monetäre Nationalismus hat versucht, diese Regeln aufzuheben, und die staatlich beeinflusste Bildung hat dazu beigetragen, alles zu verschleiern. Diejenigen von uns, die heute leben und unter der Propaganda der allmächtigen Staaten des 20. Jahrhunderts aufgewachsen sind, können sich nur schwer eine Welt vorstellen, in der individuelle Freiheit und Verantwortung die staatliche Autorität ersetzt. Genauso erging es der Welt in der Ära des größten menschlichen Fortschritts und der größten Freiheit. Der Staat war auf dem Schutz der nationalen Grenze, des Privateigentums und der individuellen Freiheit beschränkt, während er dem Einzelnen eine sehr große Freiheit ließ, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und die Vorteile zu genießen oder die Kosten zu tragen. Wir beginnen mit der kritischen Prüfung der Frage, ob die Geldmenge überhaupt vom Staat verwaltet werden muss, bevor wir uns mit den Folgen dessen befassen, was passiert, wenn der Staat tatsächlich eingreift.